Vielleicht hätten auch Sie ihr das Geld gegeben, wenn Sie es gesehen hätten. Ich hatte übrigens gar kein Recht dazu, ich sehe es ein, zumal ich ja weiß, wie Sie sich dieses Geld verschafft haben. Um zu helfen, muss man erst ein Recht dazu haben, sonst crevez chien si vous n'êtes pas content. Er lachte. »Ist das nicht richtig, Dunja?« fragte er die Schwester. »Nein, das ist nicht richtig«, antwortete Dunja fest. »Aha, auch du hast also deine Ansichten«, brummte er, indem er sie fast mit Hass anblickte und spöttisch lächelte. »Ich hätte das in Betracht ziehen müssen. Nun, was ist denn dabei? Es ist sogar lobenswert und für dich besser. Und wenn du bis zu einer Grenze kommst, die du nicht übertreten kannst, wirst du unglücklich sein. Und wenn du sie übertrittst, wirst du vielleicht noch unglücklicher sein. Aber das ist ja alles Unsinn«, brach er gereizt ab, ärgerlich darüber, dass er unwillkürlich mehr sagte, als er wollte. »Ich wollte bloß sagen, dass ich Sie, Mama, um Verzeihung bitte«, schloss er schroff und kurz. »Aber Rodja, ich bin überzeugt, dass alles, was du tust, gut ist«, sagte die Mutter erfreut. »Seien Sie lieber nicht davon überzeugt«, versetzte er, den Mund zu einem Lächeln verziehend. Es folgte ein Schweigen. Etwas Gespanntes lag sowohl in diesem ganzen Gespräch wie in diesem Schweigen, wie auch in der Versöhnung und Verzeihung. Und alle fühlten es. »Als ob sie sich vor mir fürchteten«, dachte Raskolnikow bei sich und blickte unter der gesenkten Stirn hervor Mutter und Schwester an. Pulcheria Alexandrowna wurde in der Tat immer ängstlicher, je länger sie schwieg. »Aus der Ferne habe ich sie doch so geliebt, glaube ich«, durchzuckte es ihn. »Ja, denk dir doch, Rodja, Marfa Petrowna ist gestorben«, brach plötzlich Pulcheria Alexandrowna das Schweigen. »Was für eine Marfa Petrowna? Ach, mein Gott, Marfa Petrowna Svidrigailova, ich habe dir doch so viel über sie geschrieben.« »Ach so, ja, ich erinnere mich. So, ist sie gestorben, tatsächlich?« wachte er plötzlich auf, als sei er woanders gewesen. »Ist sie wirklich gestorben? Woran denn? Stell dir vor, ganz plötzlich«, beeilte sich Pulcheria Alexandrowna, ihm zu antworten, ermutigt durch sein Interesse. »Und gerade um die Zeit, als ich dir den Brief schrieb, an demselben Tage. Denk dir, dieser schreckliche Mensch scheint auch die Ursache ihres Todes gewesen zu sein. Man erzählt sich, er habe sie furchtbar verprügelt.«